Der Tod steht vor der Tür oder, ja, im anderen Fall ist er schon eingetreten. Die Tochter kommt aus der Stadt zum sterbenden Vater. Im anderen Film kommt die Enkelin in die norwegische Einöde, um mit dem Großvater zusammen die Großmutter zu Grabe zu tragen. Götz Spielmanns Oktober, November und Chasing the Wind von Rune Denstad Langlo. Aber in beiden Filmen steht die Begegnung mit dem Tod weniger für ein Ende, sondern für den Anfang eines neuen Lebens und einen Anfang für die, die sich angesichts des Todes mit ihren Lebensmasken auseinandersetzen müssen, ob sie wollen oder nicht. Meint der sterbende Vater Peter Simonischek in Oktober, November. Womit gewartet, fragt Verena Ursula Strauß, die eine Tochter. So schnell sterbe ich nicht. Oh nein, natürlich nicht. Ich glaube, jetzt schläft er. Sagt Verena zu ihrer Schwester Sonja, erfolgreiche Schauspielerin, die hierher auf den einsamen elterlichen Hof zurückgekommen ist. Der Tod aber bringt alles zutage, alte Lügen. So verbirgt sich bei der erfolgreichen Schauspielerin Sonja hinter ihrer kühl-erotischen Maske. Nora von Waldstätten ist dabei sozusagen in ihrem Ausdruckselement. Es verbirgt sich hinter der Maske die Angst vor dem Leben. Die Begegnung mit dem sterbenden Vater führt auch zur Generalabrechnung zwischen diesen beiden Schwestern. Immer strahlend, immer gut gelaunt, so zufrieden, so erfolgreich, das ist doch nicht echt. Du musst nicht ständig eine Rolle spielen. Man weiß überhaupt nicht mehr, wer du eigentlich bist. Und du weißt so genau, wer du bist. Ja? Ist wohl nicht so schwierig. Ich bin nicht schuld, wenn du unzufrieden bist und frustriert. Der österreichische Filmemacher Götz Spielmann beobachtet seine Schwesternfiguren in Oktober, November ganz genau in allen Facetten. Sein Familiendrama beginnt sehr kühl. Aber der Tod demaskiert nicht nur, er hat auch die Fähigkeit, Liebe, Mitempfinden in der Begegnung mit ihm hervortreten zu lassen, sagt uns Götz Spielmann. Oktober, November, herausragend. Verena? Ja, komm. Es ist ein ähnlicher Prozess der Wandlung, den Anna, die Hauptfigur in dem norwegischen Film Chasing the Wind, erlebt. Die Modedesignerin, die in Berlin arbeitet, verlor früh ihre Eltern, wurde von den Großeltern aufgezogen. Nun ist die Großmutter gestorben und Anna fährt zurück in ihr Heimatdorf nach Norwegen. Der Großvater ist ein sturer alter Kerl. Anna stört ihn nur in seiner Trauer. Er ist gar so eigenbrötlerisch, dass er den Sarg für seine verstorbene Frau selber tischlern will. Wobei dann Anna und ihr alter Jugendfreund Lundgren helfen, was bei den beiden wiederum Erinnerungen hervorbringt. Wie viele One-Night-Stands hattest du? 20? Fragt Anna ihren alten Freund. Oder 50? Stehe ich auf der Liste? Ja, meint Lundgren. Aber wir hatten doch nie Sex. Doch, widerspricht Lundgren, während er das Sargholz ausmisst. Geschlechtsteile berühren reicht also? Es hätte passieren können. Ach, das zählt nicht, meint Anna. Aber Lundgren ist ihr innerlich doch immer noch näher, als ihr lieb ist. Chasing the Wind erzählt so präzise wie Götz Spielmann in Oktober, November von eben diesen Erschütterungen, die die Begegnung mit dem Tod auslöst. Dass das nicht nur traurig ist oder tief verzweifelt, aber immer von großer Melancholie gezeichnet, davon gehen sowohl der Österreicher wie auch der Norweger Rune Denstad Langlo aus. Chasing the Wind von Rune Denstad Langlo, bei uns im norwegischen Original mit Untertiteln im Kino, herausragend. Warum muss denn immer was faul sein, wenn man mal Glück hat? Kalt, unbewegt, stoisch, lauernd, gefährlich wirkend, wie durchzogen von tiefer Alterstraurigkeit, enttäuscht vom Leben, nun endlich, das letzte Mal vielleicht oder ziemlich sicher, doch noch der große Coup. Wenn's kommt das Glück, dann muss es bei den Hörnern packen. Spürt man hier nicht, wenn Harms seine ziemlich hakelige Lebensphilosophie von sich gibt, diese unglaubliche Müdigkeit? Nikolai Müllerschöns Film Harms zeigt einen grandiosen Heiner Lauterbach als einen in die Jahre gekommenen Kriminellen, der am Beginn des Films mal wieder aus dem Knast kommt. Harms ist einer von der alten Schule, er hat nie jemanden verraten. Mit seinen alten Kumpels, Axel Prahl und Martin Brambach, plant er zusammen mit einem dubiosen Banker den großen Raub. Und wir nehmen nur mit, was wir in der Zeit rauskriegen. Ja, du hast so eine Macke, Harms. Wir fahren da auch nicht mit dem 7,5 Tonner rein. Womit denn? Mit dem Fiat 500? Sicher geht dieser Bruch nicht klar. Das liegt im Genre begründet. Aber dass ein deutscher Krimi sich so überzeugend von den kühlen, zerrissenen, haltlosen, brutalen, aber eben sehr loyalen Gangstern eines Jean-Pierre Melville verbeugt, das ist schon ein Kinoerlebnis. Und dass es ein Film wie Harms schafft, uns das zweifelhafte Vergnügen zu bereiten, dass wir im Kino tatsächlich glauben, kalten Zigarettenrauch und zu lange nicht gewaschene Männerkleider zu riechen, Das ist eine Kunst, die viele Hollywood-Krimis von der Stange nicht zustande bringen. Harms von Nikolai Müller schön, großartig, berührend, blutig, empfehlenswert.